wir wollen jetzt einfach mal das, was den Antideutschen einfach ein Stachel im Auge ist, ein Dorn, wegen dem sie nicht schlafen können. BDS, Boykott, Desinvestition und Sanktion gegen den Apartheidstaat. Wir erinnern an Nelson Mandela, wir erinnern an den südafrikanischen Kampf gegen Apartheid. Und wir haben hier eine Vertreterin von BDS, die auch beteiligt waren an die Organisation dieser Demonstration. Viva, viva Palästina! Boykott dem Apartheidstaat! Freundinnen, Freunde, liebe Genossen, Teilnehmerinnen an der Demo für gleiche Rechte in Palästina und überall. Wie letztes Jahr spreche ich hier für BDS Berlin. Wir sind ein winzig kleiner Teil der großen internationalen Kampagne für die grundlegenden Rechte der PalästinenserInnen. Rechte, die seit bald 70 Jahren ihrer Umsetzung harren. Leider hat sich seit dem letzten Jahr in dieser Hinsicht grundsätzlich nichts verändert. Wir könnten also heute dasselbe sagen wie am Nakba-Tag 2015. Doch tatsächlich hat sich einiges verändert. BDS, die Kampagne, die sich seit 10 Jahren konsequent für das Rückkehrrecht der Palästinenserinnen einsetzt, hat weltweit, auch im vergangenen Jahr, enorme Erfolge zu verzeichnen gehabt. Und selbst im provinziellen Deutschland wird BDS allmählich ernst genommen und wahrgenommen. Das bedeutet auch heftig angefeindet. Die Angriffe auf BDS hier wie in Frankreich, den USA und anderswo sollten wir als Zeichen dafür, dass wir denen Angst einflößen, die partout die Unterdrückung, die Einfriedung und die Entrechtung der Palästinenserinnen in Palästina einschließlich 48 und weltweit vergessen machen wollen. BDS ist es gelungen, insbesondere das Rückkehrrecht der Flüchtlinge wieder ganz oben auf die Agenda zu setzen. Genau dieses Insistieren auf diesem Recht scheint es zu sein, was BDS so bedrohlich macht. Unsere Message, die Message von BDS und die der Palästinenserinnen, die die Nakba nicht vergessen und die Welt an sie erinnern, lautet: Palästina steht für Solidarität, Widerstand, Freiheit. Die Palästinenserinnen, die den Kampf für gleiche Rechte nicht aufgeben, sind keine bedauernswürdigen Opfer. Sie sind selbstbewusste Menschen. Sie gehen aufrecht durch die Welt und führen einen Kampf, mit dem sich Millionen Menschen überall auf der Welt identifizieren. Warum ist das so? Es liegt auf der Hand: Wer Rechte nicht aufgibt, der steht universell für Gleichheit und Gerechtigkeit ein. Deshalb ist das Einklagen des Rückkehrrechts der 1948 vertriebenen und beraubten Palästinenserinnen kein rückwärtsgewandtes Beharren auf irgendeinem Gruppeninteresse. Die Aufgabe dieses Rechts wäre nicht nur für die Palästinenserinnen, sondern für uns alle ein grundverkehrtes Einlenken gegenüber Macht und Gewalt. Deshalb genießt auch die von der palästinensischen Zivilgesellschaft initiierte BDS-Kampagne überall auf der Welt so breite Unterstützung und ist so erfolgreich. Sie stellt klare und für jede und jeden nachvollziehbare Forderungen. Solange Israel nicht seinen völkerrechtlichen Verpflichtungen nachkommt, wozu ganz zuvorderst die Anerkennung des Rückkehrrechts zählt, so lange boykottieren wir alle Unternehmen, alle Personen und Initiativen, die an der israelischen Politik der Vertreibung, der Entrechtung und der Apartheid beteiligt sind, von ihr profitieren oder sie leugnen oder schönreden. Gegebenenfalls setzen wir uns für Sanktionen und Kapitalanzug ein. Das sehen Gewerkschafterinnen, Linke, Bauern und Bäuerinnen, Intellektuelle und Künstlerinnen, Menschenrechtsaktivistinnen und Millionen andere weltweit genauso und unterstützen die palästinensische Kampagne BDS. Denn diese Kampagne ist vorbildlich für den Kampf für Gerechtigkeit in Palästina und überall. Viva, viva Palästina! Viva, viva Palästina! Viva, viva Palästina! BDS ist eine transparente Kampagne gegen das Vergessen, gegen fragwürdige Kompromisse und für Selbstermächtigung derer, die ausgeschlossen werden. BDS bedeutet aktuell und präzise Verantwortlichkeiten aufzuzeigen und gezielt anzugreifen. Schneller. BDS bedeutet Joint Struggle. Deshalb ist BDS selbstverständlich, gerade wenn es um den Schutz vor Verfolgung und ein menschenwürdiges, gleichberechtigtes Leben von Menschen geht, die in Europa Zuflucht suchen. Deshalb sind wir an der Seite dieser Menschen, von denen viele einen bewunderungswürdigen antitribalen Kampf für Brot, Würde und Freiheit geführt haben, bis sie fliehen mussten, um ihr Leben zu retten. Auch sie sind nicht Gegenstand der Barmherzigkeit, sondern politische Subjekte, von denen wir lernen können. Sie sind unsere natürlichen Verbündeten. Der Nakba-Tag erinnert an die Vertreibung der Palästinenserinnen vor fast 7 Jahrzehnten und daran, dass sie nach wie vor für die Rückkehr und für ein Leben in Würde und Freiheit kämpfen. Wir vergessen das jahrzehntealte Unrecht ebenso wenig wie das neuerliche Begangene, von dem in nicht wenigen Fällen erneut Palästinenserinnen betroffen sind. BDS hat demnächst eine interessante Veranstaltung. Sonntag, 22. Mai, 19 Uhr im Jockel.